blitzen die Sterne schwinken, es dröhnen und donnern im Takt. Die starken Motoren, sie singen das Lied, das im Herzen uns packt. Bei uns wird nicht lange gebacken, wir haben den Hobby versucht. Die stolze Maschine, sie wackeln, wackeln, den Feind hat der Teufel geholt. Die stolze Maschine, sie wackeln, wackeln, den Feind hat der Teufel geholt. Wir fliegen zum Kämpfen geboren, wir feuern mit sicherer Hand. Den Führer geschworen, entschlossen zu schützen das Land. Bei uns wird nicht lange gebacken, wir haben den Tommy versucht. Die stolze Maschine, sie wackeln, wackeln, den Feind hat der Teufel geholt. Die stolze Maschine, sie wackeln, wackeln, den Feind hat der Teufel geholt. Maschine, sie wackeln, wackeln, die Feind hat der